Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie heute Abend Daniel Frosch. Im Hörspiel erleben wir heute eine Liebesgeschichte. Zugrunde liegen Gedichte des Schweizer Autors Rolf Herrmann und die lassen sich auch ganz wunderbar gegeneinander stellen. Regisseur Wolfram Höll hat einige Gedichte angeordnet, die so dann zu einer eigenen Geschichte werden, vorgetragen in Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Die Musik stammt von einem alten Bekannten der Schweizer Hörspielszene. Elia Rediger kommt aus Basel und hat für den Schweizer Rundfunk schon verschiedene Hörspielmusiken geschrieben. Schlaf ich auf Sand. Nach Texten von Rolf Herrmann, Regie von Wolfram Höll. Die Sprecherinnen sind Marie Bonnet und Barbara Heinen. Verregneter Landstrich, unwegsames Gelände, Plastikstühle, leere Terrassen. Was habe ich sonst zu bieten als meine sinkende Herzfrequenz? Irgendwo zwischen Spitzmaus und Norweger Fjordpferd gehe leibhaftig ins überlieferte Laub. Gestern bin ich ausgerutscht auf dem Weg zu dir. Und zwar voll auf der rechten Hand. Und zwar voll auf den Tümer von der rechten Hand. Danach habe ich den ganzen Tag im Nin-Fingersystem die gespässigsten Sätze aufgeschrieben. Zum Beispiel: Ich stieg auf ein Leiter und brüllte mit meiner Haarspitze per Lampenschirm in deinem Zimmer. Unser Entschluss steht fest. Dieses Buch wollen wir im Wachzustand schreiben. Wir zählen auf 10. Bei 4 fallen uns die Augen zu. Schlafe ich auf Schnee oder schlafe ich auf Sand? Schlafe ich auf Sand oder schlafe ich auf deiner Hand? Im Handstand schlafe ich sicher nicht, weil der zerrinnt ja in mir der Bauch, als wäre ich ganz aus Sand. Nirgendwo liegt es sich besser als auf den Rändern einer halbierten Walnuss. Nicht nur im Traum sind deckungslose Steppen zu meiden. Es bleibt das Weiterschleichen, sich den Spuren im Singular anzugleichen. Zitronenrose ab. Zebra im grossen Tieratlas. Wo über die Steppe von Ostafrika galoppiert. Als Indizstute sitzt du ein im Eid und schweres Aas, was die Brut sprengt, wenn der Ernstgurt Sterngurtkunst beim Springreiten zählt, die schwingende Wirbelsäule zu den höchsten Ausbildungszielen. Und nah ein Wurm. Meine ledierte Wirbelsäule unterhält sich mit dem 20 Meter langen Drachen, der schaukelnd durch dekorierte Straßen zieht. Der Jahresbeginn und der metallene Hase tauchen ein ins Gewimmel der Pupillen. Genauso fühlen wir uns im Erzählfluss. Ein Glückskeks. La fortune ne change pas les femmes, elle est démasque. Du, ein hölzerner Tiger, ich ein wässriger Büffel. Und in 5 Jahren bewerben wir uns um die Stelle des feurigen Affen. Oder schreiten akrobatisch durch die mit Liebesbeschwörungen angereicherte Luft. In der Frösche knallen und essen Glasnudeln oder etwas in der Art, das uns die Sicht nicht versperrt. Deine Haare. Ich habe sie gerade so gerne. Nach dem ersten Unwetter im Februar. Dann wache ich auf und zähle das Leib vor der Schlafzimmerbord. Seit ich hier bin an dieser Felsenküste im Norden Spaniens, denke ich an nichts anderes als an einen Haufen gefallenen Laubs. Einen steilen Pfad ging ich hinauf, der ganz ausgewaschen war vom nächtlichen Regen. Am Ende des Kreuzgangs verdeckten Nebelschwaden die Sicht aufs Meer und die zahlreichen Buchten. In meinen Taschen gibt es viel Platz für die vom Wasser geglätteten Steine. Achtlos warf ich die Reisedokumente aufs Bett und fing an, die wichtigsten Worte auf ein Notizblatt zu schreiben. Als würden auch sie demnächst verwelken. Und die ganze Zeit kehre ich wie die Wellen brechen und an den Felsen. Von Cadaqués. Always me. Äcker und Felder standen unter Wasser und eingangs des Dorfs stützte ein Kran eine entwurzelte Palme. Noch immer knallt der Wind gegen die Fensterläden, während ich einen Pfirsich esse und mir überlege, was es zu sagen gibt. In der Küche steht ein Tisch neben einem Kühlschrank. Ziellos lief ich durch die Stadt, die Kapuze der Windjacke tief ins Gesicht gezogen, als ging ich durchs gebirgige Hinterland, wo die Brandung des Meeres noch schwach zu hören ist. Bevor ich losfahre, trinke ich 2 Tassen Kaffee, der Müdigkeit wegen und wegen des Wechselgeldes fürs Münztelefon. Ich habe lange Zeit von dir und trinke nur noch Mento-Tee oder Churco am Mento-Glasse. Aber das Allerbeste ist immer noch der Geschmack von den Mento-Bonbon. Aus dem Geschäft gerade ums Eck. Weil er so lange im Müll bleibt. Du kennst ihn ja. Da gibt es auch ein wunderbares Parfüm mit dem Namen Midnight Mint Dream. Aber leider fehlt mir noch das Geld dazu. PS? Die Rückseite des Briefpapiers expandiert. Jedes Gedicht ist eine Bedienungsanleitung. Knisternd spannt sich meine Haut der Stille entgegen. Die Entfernung wird täglich kleiner. PS. Ich tue da am Flughafen auf dich warten. Bis bald. Mein Gesicht. Ist es Kanapé. Bitte nimm Platz. Es tut sicher nicht weh. Mein Gesicht. Ist es Kanapé? Ist es Kanapé? Mein Gesicht. Ist es Kanapé? Bitte nimm Platz. Es tut sicher nicht weh. Bitte nimm Platz. Es tut sicher nicht weh. Thank you. Es mag eine glückliche Fügung sein. Ihr schlafendes Gesicht auf einem frisch bezogenen Kissen. Dass bloß nichts verloren geht. Die zwei Gläser auf dem Tisch, die Tasse, die Krümel und das offene Notizbuch. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich stehe unter einem alten Apfelbaum und rüttle heftig an seinen Ästen. Plötzlich fällt eine ausgemerkte Katze auf meine Schulter. Wenn wir nur genug Laub in die Bettdecke packen, damit wir abends nicht frieren. Die Nacht war kalt und wolkenlos. Da du geschlafen hast, habe ich dein Ohr fotografiert. Während dem Zähneputzen betrachte ich mich im Spiegel. Deine Wangen, deine Arme, meine Ohren gleichen Muscheln. Bilder, überbelichtet und ohne Wörter. Meine Ohren gleichen Muscheln, die viel zu groß sind für meinen Kopf. Wer hat das fast gedacht? Dass alles genau so hat mir so sein? Die wilden, verdrehten Beine, der riesengroße Raum, das Unwetter und heute Stille. Ich sollte eine Wollmütze kaufen gehen. Der Winter steht vor der Tür. Dabei wäre ja Hilfe doch ganz logisch. Der Kopf, der vom Hals gedreht wird und deiner linken Achsel. Auf ihrer Tüne vor dem Einschlafen von Gras so verrückt, Garo Libo. Was draußen singt, überträgt sich chemisch. Und bekanntlich erkennt man sich immer in der Ohrmuschel einer Fremden, die flüstert und unleserliche Zahlen in Quadrate setzt. 3 mal 3 ist 9, fällt eine gekräuselte Strähne auf meine Stirn. Je weniger Absicht ich meinem Leben unterlege, desto nahtloser geht der innere in den äußeren Gehörgang über. Schlafforscher stimmen der These zu. Und Rettung ist noch lange keine in Sicht. Seit ich diese Koje bewohne, schabe ich am endlos Selbstgespräch. Gepresst, es labt. Und blass segle ich ins Igelherz. Seefahrer, sagst du. So unendlich viele. Sie pendeln zwischen Kontinenten der Nacht. Sie pendeln zwischen Kontinenten der Nacht. Hart erwacht die See im Atemtest. Mein Igel-Ich, das unverzagt am Boden nagt. Mit der Taschenlampe steige ich in dein Lieb und habe alles, was dir Angst macht in der Nacht, zum Trechnen an der Waschheiche auf. Ob ich hier bin oder ob ich nicht hier bin, ob ich anderswo bin oder ob ich nicht anderswo bin, ob ich sowohl hier als auch anderswo bin. Ob ich sowohl anderswo als auch hier bin. Du bist hier und du bist anderswo. Der Distelfalter gehört zu den Wanderfaltern. La fortune ne change pas les femmes, elle les démasque. Thank you. Der Distelfalter gehört zu den Wanderfaltern. Distelfalter? Wanderfalter? Gehe ich auf Sand, gehst du auf Schnee. Kurz nach 5, wenn der erste Zug den Bahnhof verlässt und die Busse schwebend ihre Runden drehen, ist es anfangs Februar in Alexandria, bewölkt, 16 Grad, mit leichten Regenschauern. Und fast unbemerkt reiht sich der Sonntag an den Samstag und mein Atem sich nicht an deinen. Du sagst, vom Träumen ist noch keiner satt geworden und je elastischer das Knie, desto entschlossener der Sprung, Kopf voran in einen Fingerhut. Du hörst mich kaum. Von Ross befallen. Taugen wir höchstens als Saum, der taut mit jedem Stich. Erben so einiges an Ferne. Was soll's? Ich hab das Schilf gezählt entlang des Nils. Bin versunken im aufgeweichten Teer von Alexandria. Die Fußgängerstreifen zu weit auseinander. Dann hinauf auf den Berg, mein Gesicht gegen einen Felsen zu drücken, alles in Stein gemeißelt, als Zeichen der weit verbreiteten Ungeduld, die mit feuchtem Tuch über meine Stirn fährt. Bis ein Wüstensturm entsteht, mit Sandkörnern in Nase und Mund, vor einem mit Benzin überschütteten Dornstrauch, der sich beharrlich weigert, in Flammen aufzugehen, da er das Sprechen verlernt hat und nur noch stottert. Fieberglieder kitten am Dorngesträuch vorüber. Rostiger Trägermund in den Februar getaucht. Mit der Kälte, mit dem Schnee ist vieles dunkler geworden. Seefahrer. Seefahrer. Sie. Ich bin weder hier, noch bin ich anderswo. Ich bin weder anderswo, noch bin ich hier. Ob ich im Anderswo auch hier bin oder im Hier auch anderswo bin oder ob ich hier nicht auch anderswo bin oder ob ich anderswo nicht auch hier bin oder ob ich... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich auch. Flackerschlaf zu zwei Hälften. Der Wachs, der Docht. Das Knochenmark. Das Glühen ausgetrickster Stunden. Die Rippen. Die Finger, die Kuppen. Buchstaben sind zählbar. Auch Streichholz und Zündkopf. Ich beschäftige mich mit immer weniger Dingen. Die Tag vergeht und das Tagebuch, was alt die Wachse, wird immer kleiner. Die Zunge hat das Wachstum eingestellt, wird holzig an der Basis. Die morschen Pfähle zum Schutz in gestohlene Leintücher eingerollt, sind mir genauso nah und nichts wird verzollt. Und wer muss fast nicht mehr sieht, der Zafarato. Zersch bin ich ein Herzogsi, jetzt bin ich nur noch Wachs. Und wachse im Winter, vielleicht Ski. Zersch bin ich gsi. Zersch. Oh. Es regnet. Zersch bin ich gsi. Es regnet. Zersch. Oh. Seit. Oh. Seit im linken Auge der Wasserpegel steigt. Zersch bin ich Herzogsi. Seit im linken Auge der Wasserspiegel. Zersch. Oh. Seit im linken Auge der Wasserpegel steigt. Vermehren sich die Jahresringe im Sekundentakt. Seit 2 Stunden. Oh, Ragnutz. Gestern kam ich im Schneegestöber zur Welt. Oh, oh, oh. Heute bin ich 40 Jahre alt und oh, hebe von Krautfäule befallene Tomaten auf. Oh, Zersch. Langsam gesehen. Zersch. Zersch. Durch den Abläufen Track. Morgen werde ich 82. Oh, zersch den Drack, wo abläuft, zersch von dem Fenster, zersch den Tag lesend im Bett verbringen, mich wundern über jeden Satz. Oh, oh. dieser Welt. Oh, oh, oh. Nein, keine Flöte. Aber oh, eine Welt, die schon lange nicht mehr da ist. Die Zugluft fällt die Ohren. Die Zugluft fällt die Ohren. Du stehst an einer Wegkreuzung. Die allzu verlässliche Geometrie, der Mais- und Sojabohnenfelder, darüber der unerschütterliche Himmel. Du stehst an einer Wegkreuzung und entscheidest dich. Verloren folge ich der Landstraße nach Norden, dann nach Osten, dann nach Süden. In alle Richtungen gleichzeitig zu gehen. Im Kern aufgedröselt und entlang abgeernteter Ränder. Nicht du bist der Dschumpel, Dschabel. Der Dschumpel ist der, den du trägst. Darum sucht er einen anderen Dschumpel, du Dschabel. Aber bitte, alles andere vom Dschumpel. Lass hier. Sobald die Tinte trocknet, geh auf gefrorenem Boden. Zieh den Hut tief ins Gesicht, das angeschwemmt und weit von sich geschleudert, wie ein Schwalbennest zertrümmert, zu deinen Füßen liegt. Du hebst es auf und dann gehst du mit gedämpften Schritten weiter deinen Weg. Viel wichtiger als das Spielig ist, was danach kommt. Das Füllen vom Spielkasten mit neuem Wasser. Wohin man sieht, fast nur noch blinde Flecken. Die Salbe bringt nicht viel. Es bist schlimmer als davor. Ohne sie fast nur noch blinde Flecken. Die Hütte lässt sich in immer grössere Fetzen. Schon leuchtet durch die Spitze von meinen Finger der Aufgeh und Mahnend. Von mir ist nicht viel übrig. Von mir noch viel weniger. Ich frage mich, wo du bist, was du machst, wie viel Erde wir brauchen, wie viel Luft oder umgekehrt. Und darüber. Ich war noch nicht fertig mit dir, mit mir und überhaupt brachen die Sekunden. Unablässig. Hinterm Kupferbau bog die Zeit. Bog die Zeit. Ins Präsens. Ich war. Ich bin. Mit dir. Mit mir. Noch lang nicht fertig. Und darüber ziehen lautlos die Finger, dass alles hier und zwischen uns eine Weile Bestand hat. Eine Weile Bestand hat. Und sich weiterschreibt im Welkenlaub, das uns heimischer wird. In deinem Bauch wächst ein Marsbewohner. Gestern habe ich das Foto wieder angeschaut. In der Nacht habe ich da geträumt, ich sei der Ärmelschoner vom letzten Schriftsetzer der gerade der letzte Buchstabe vom letzten Wort setzt. An das ganze Wort kann ich mich nicht mehr angeben. Nur, dass das Wort aufgekehrt hat mit «Summ». Vermutlich Konsum, Universum oder Dauervisum. Das Knirschen der Schritte auf Sand, auf Asphalt, auf Holzbretter entlang dem Quai. Zu Hause sucht der Kühlschrank. Dann ist es still. Über die Porte vom Frigor stolziert ein Herr der weissbraun gefleckter Kühe. Ihre Glocken leiten durch das ganze Hirsch. Ich fange an, den Boden zu schrubben. Voller Freude schlicke ich zwei grüne Leuchtstifte und tue auf die Wohnung putzen. Wein, Salz, etwas Brot und Zündhölzer werde ich hier lassen. Danach nehme ich das Brot aus der Plastiktasche und schmeiße es in den Kompost. In der Gasheizung zischt eine bläuliche Flamme. Danach stopfe ich zuerst deine und den Mini-Wanderstrümpf. Zufällig schaue ich auf eine Notiz, die auf dem Tisch liegt. Danach verfluche ich die Plagen von der Talkshow, bis dass der Bildschirm bedeckt ist mit Speibata. Wieder stehe ich neben diesem an den Strand gespülten, knorrigen Ast ohne Rinde. Eigentlich ein gewagtes Unterfangen. Schreiben, um dieselben Wege noch einmal barfuß zurückzulegen. Und weil im Hintergrund die Berge in der Abend Sonne glänzen und Kühe im Frigur gemolchen sind, finde ich unter meinen Fingernägeln die Spuren von einem flotten Tag. Der Sand, der Asphalt und die Bretter und auch der Kühlschrank fängt wieder zu surren an. Und dann gehen die Eltern. Und dann gehen die Kinder. Und dann gehen die Enkel. Auf dem Viehweidle dereinst ästen die Rinder.